Ich habe einen etwas schweren Stand. Sie sind hier seit 10 Uhr und wir haben uns intensiv ausgetauscht. Und es wird zu einigen Überschneidungen kommen und dafür bitte ich Sie um Entschuldigung. Wer ist Herr Améry? Fragt Ingo Herrmann in seinem Fernsehinterview in Amérys Todesjahr, worauf Améry antwortet: Ja, wenn ich das nur wüsste. Und er versucht sich an einer Ich-Konstruktion, indem er einige Stichdaten evoziert. Geboren 1912 in Wien, Sohn einer Kriegerwitwe, aufgewachsen im Vorarlberg. Ein proletarisierter Bürgersohn sei er gewesen, der sich in Wien an Maurice Schlicks Vorlesungen über den Positivismus berauscht habe. Das nächste Stichdatum, 1935, sorgt für Ernüchterung, die Nürnberger Gesetze, die ihn zum Juden ernannten. Von diesem Datum an sollte sich alles ändern. Jean Améry reflektiert über den Würdeentzug, den die Rassengesetze mit sich brachten. Sein Lehrer Sartre hätte gut reden gehabt mit seinen Überlegungen zur Judenfrage, wenn er befand, dass es kein Judenproblem gäbe, sondern nur ein Problem des Antisemitismus. Er hätte dabei außer Acht gelassen, dass kein Jude diese kategorische Fremdbestimmung unbeschadet überstehen könne. War es nicht illusorisch, sich unter Hitlers Morddrohung auf sein abstraktes Menschentum zu berufen? Zumal diese Fremdbestimmung mitnichten Jean Amérys eigener Wahrnehmung entsprach. Er, Hans Meyer, so sein bürgerlicher Name, der mit der jüdischen Religion, Kultur und Tradition nichts zu verbinden wusste, er, der an Weihnachten als Knabe im österreichischen Alpenland unter Glockengeläut zur Mitternachtsmette stapfte, empfand sich durchaus als Nicht-Jude. Die Rede ist von Jean Amérys Selbstverständigung in seinem Essay über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein. Sie ist ihm nicht nur Ausgangspunkt zu seiner Identitätsfindung, sondern wichtigste Komponente in seiner Identitätsbildung. Andererseits, und darin hatte Sartre sicherlich recht, musste er 1935 das Welturteil der Gesellschaft annehmen mit dem Entschluss, das Welturteil in der Revolte zu überwinden. Intellektuell hatte sich der junge Hans Meyer schon vor Sartre zu dieser Haltung durchgerungen, wenn sein alter Ego Eugen Althagen in seinem Jugendroman sich einem arischen Couleur-Studenten in einem Duell stellt, bei vollem Bewusstsein, dass er damit seinen eigenen Tod herbeiführen könnte. Aber die Revolte, die in den Schiffbrüchigen noch Vorstellung war, wird 10 Jahre später zur Realität. Améry berichtet, wie er sich in Auschwitz-Monowitz gegen die Brutalisierung eines Häftlingsvorarbeiters zur Wehr setzt. Zitat: Meine Würde saß als Faustschlag an seinem Kiefer. Und dass dann am Ende ich, der körperlich viel Schwächere es war, der unterlag, hatte keine Bedeutung mehr. Ich war schmerzhaft verprügelt, mit mir zufrieden. Der Vorsatz, bei aller Aussichtslosigkeit moralisch zu widerstehen, wird in dieser Szene Wirklichkeit. Ich war mein Körper, schreibt Améry, und nichts sonst im Schlag, den ich erlitt, im Schlag, den ich zufügte. Ich wurde Mensch, indem ich mich als revoltierender Jude auffand und ganz realisierte. Von nun an verkehrt sich Amérys Selbstverständnis in sein Gegenteil. Der Nicht-Jude mutiert zum Nicht-Jude. Nicht-Juden. Die doppelte Verneinung mündet in der dezidierten Bejahung. Was hat sich ereignen müssen, fragt sich der Améry von 1978, dass ich heute bei jeder sich bietenden Gelegenheit sage, ich bin Jude? Ereignet hat sich Auschwitz, Buchenwald-Dora und Bergen-Belsen. Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer. Die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründlicher Auskunft. Sie wird ihm zur Grundformel seiner jüdischen Existenz. Zu Ameris Beharren auf die Wahrnehmung durch die Sinne, das heißt auf Emotivität und Körperlichkeit als Mittel der Erkenntnis, gehört auch das Beharren auf seine Ressentiments, dem Herzstück von Jenseits von Schuld und Sühne. Anfang der 60er Jahre, als sich die Täter noch in Schweigen hüllten, plädiert er für die Tugend des Ressentiments als sowohl, ich zitiere, moralisch als auch geschichtlich der gesunden Gradheit gegenüber ranghöhere Form des Menschlichen. Denn Ameri meint es ernst mit der Veränderung der bundesrepublikanischen Verhältnisse. Veränderung durch ein körperliches Ressentir. Durch Widerstand und Wiederholung, beides in dem Präfix re enthalten. Eines Fühlens, das die Barbarei sinnlich erfahrbar macht. In seiner Unversöhnlichkeit fordert er auf zu einem Nachleiden des unzumutbar Erlittenen. Ressentiment ist immer ein Agens, das den Nebenmenschen zum Mitmenschen erziehen will. Es ist die politische Waffe, die nicht auf Distanz, sondern auf Engagement zielt. Das Ressentiment beschränkt sich nicht auf die Schrecken der Vergangenheit, sondern kämpft an gegen die Gleichgültigkeit der Gegenwart. Die höchste Steigerung der Körperlichkeit erfährt Jean Améry unter der Folter. Hier stößt der so inständig beschworene Geist in seinem Eröffnungsessay von Jenseits von Schuld und Sühne an seine Grenzen. Der Schlag des Häftlingsvorarbeiters provozierte Améry noch zur Gegenwehr. Nicht so der Schlag seines Folterers in der Festung Brendonck. Denn die totale Macht des Folterers kollidiert mit der totalen Ohnmacht des Gefolterten. Der Folterer, der es auf die Vernichtung seines Opfers abgesehen hat, wird zum Gegenmenschen, dem der Gefolterte wehrlos ausgeliefert ist. Die Enteignung des Individuums wird auf die Spitze getrieben. Der Gemarterte wird zu, Zitat, Fleisch und Tod. Denn in der Tortur wird die Verfleischlichung des Menschen vollständig. Der Körper ist für Améry nicht das Triebhafte, sondern die Empirie, das Verifizierbare, die Vernunft. In Anlehnung an den französischen Phänomenologen Merleau-Ponty, Le monde se fait à travers mon corps, ist ihm der Körper, der Leib, Brücke zum Ich und zur Welt. Er ist das eigentliche Subjekt der Wahrnehmung. Das Fleisch als Einheit von Körper, Geist und Geschichte wird Améry zum Speicher des Gedächtnisses von Auschwitz. Oder, um Sylvia Weiler zu zitieren, Améry denkt Auschwitz als Sedimentierung der Vernichtungserfahrung im Körper des Überlebenden. Im Gegensatz zu den meisten Moralphilosophen gilt Amerys Wissensdrang in Sachen Nationalsozialismus nicht den Tätern, sondern dem Opfer und seinem Nachleben. Aria, Paragraph, Exil, Lagerhaft, die Fakten sind bekannt. Nicht bekannt ist Anfang der 60er Jahre, wie, oder um mit Adorno zu sprechen, ob es sich für das Opfer im Danach überhaupt noch leben lässt. Adorno war einer der Ersten, der die Einzigartigkeit von Amerys Folteranalyse erkannt hatte, wie Gerhard Scheidt nachweist. Améry habe in einer geradezu bewundernswerten Weise, würdigt Adorno den Essayisten in seiner Vorlesung vom 15. Juli 1965, die Veränderungen in den Gesteinsschichten der Erfahrung, die durch die Folter bewirkt wurden, zum Ausdruck gebracht. Dieses absolute Novum im Auschwitz-Diskurs, der 60er Jahre, dass die physische Verankerung im einzelnen Überlebenden zum Maßstab erhebt für eine kollektive Erinnerung an den Judäozid, wird Amery in einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz von Dan Diener streitig gemacht. In dem Diener Amerys radikal subjektive Ergründung fast als ein Derivat des französischen Folterdiskurses nach dem Algerienkrieg darstellt. Amery hat dieser Vorlage wahrlich nicht bedurft. Eine solche Einordnung streicht genau das aus, was Amery so singulär macht, die enge Verknüpfung zwischen subjektiver Erfahrung und universaler Erkenntnis. Man übertreibt nicht, wenn man behauptet, dass Amery für jede seiner Erkenntnisse mit seinem Vécu, seinem Leben bürgt und, wie es sich herausstellen wird, selbst mit seinem Tod. Um den Körper geht es Amery auch in der zweiten Schrift seiner autobiografischen Trilogie. Streng genommen ist Amerys Studie über das Altern das enthistorisierte Pendant zu seinem Torturessay. Eine solche Korrespondenz herzustellen mag obszön erscheinen. Wie kann die Tortur, diese unauslöschbare Vergewaltigung, wie kann sie auch nur in die Nähe eines sogenannten natürlichen Prozesses gestellt werden, wie es das Altern ist? Sie muss es deshalb, weil diese, obwohl qualitativ so grundverschiedene Erscheinungen in Amerys Psyche und Analyse miteinander assoziiert werden. Und dies geschieht, ohne dass die Folter banalisiert, wohl aber, indem die Erfahrung des Alterns um vieles dramatisiert wird. Denn für Amery ist das Altern alles andere als ein natürlicher Prozess. Wir finden es in guter Ordnung, wenn der Nebenmensch altert und stirbt. Wir selbst nehmen uns heraus aus Lebens- und Sterbenslauf. Ihm, Amery, ist das Altern ein Skandalon. Aber die Parallelen zwischen Tortur und Altern stoßen sehr bald an ihre Grenzen, sind doch Motive und Grad der Brutalisierung strukturell inkompatibel. Die Tortur kommt nie aus mir, ist nie leiblich eigenes, wie der Arzt und Amery-Freund Herbert Pflügge formuliert. Sie kommt vom anderen. Die Brutalisierung kommt von außen. Ein anderer Mensch degradiert mein lebendes Fleisch zum Fleisch des Metzgers. Nicht so beim Altern. Der biologische Verfall ist im Menschen selbst verankert. Hier ist der Feind ein innerer. Und doch, aus Amerys Sicht ist der Prozess des Alterns eine lang ausgedehnte Folter. Was da immer dem Alternden empfohlen wird, wie er sich mit dem Niedergang abfinden könne, Adel der Resignation, Abendweisheit, späte Befriedung. Es stand vor mir als niederträchtige Dupri, gegen die zu protestieren ich mir mit jeder Zeile aufgeben musste. Aus seiner Analyse des Alterns, schreibt Amery, sei ein Akt der Rebellion geworden gegen jede Form von Verklärung, die aber die totale Akzeptation des Unentrinnbaren widersprüchlich voraussetzt. So resigniert der Revoltierte vor der Unentrinnbarkeit, dass sein Leben nichts anderes ist als ein permanentes Sterben, physisch, gesellschaftlich, kulturell. Und doch zeigt die so systematisch gegen sich, gegen den eigenen Körper gerichtete Denkbewegung im einen wie im anderen Fall, wie Amerys Weigerung, sich auch nur ansatzweise mit den Realitäten abzufinden, autobiografische Kontinuitäten herstellt, wo man sie am wenigsten erwartet. In beiden Fällen geht es um den Tod. Bei der Folter hat der Folterer es auf den Tod des Gefolterten abgesehen. Beim Altern geht es um den biologischen Tod, dem Tod im Leben. Für den Atheisten Améry ist der Tod, ich zitiere, das einzig Wahre, da er doch aller Zukunften Zukunft ist. Gleichzeitig aber ist da auch das Falsche, schreibt Améry mit Sartre. Le faux, c'est la mort. Fazit, er ist das Falsche, da wir ihn nicht denken können, und das Wahre, da nur er uns völlig gewiss ist. Wie abstrakt diese Nachdenklichkeiten auch klingen mögen, für Améry könnten sie konkreter nicht sein. Ihn interessiert nur das Wann, Wo und Wie. Er kennt ihn, den Tod, ist ihm begegnet, als er von außen kam. Als Foltertod, als Gastod, als Mord. Dieses Sterben qualifiziert Améry den Auschwitz-Tod, war Terror. Im Altern aber ist das Sterben ein Sterben von innen, ein Anger. Zu sagen, er hätte Angst, schreibt er, sei ein Understatement. Vielmehr, ich bin Angst. Und so erinnert er den guten, ich zitiere, den guten Mordtod, der von mir nichts hat wissen wollen. Kein schönerer Tod in der Tat. Nicht jedermann hat die Chance. Man stutzt. Améry ist der Erste, der weiß, wie inakzeptabel auch nur ein solcher Gedanke ist, was ihn nicht daran hindert, ihn zu Ende zu denken. Das Ergebnis ist Hand an sich legen. Wird schon der natürliche Tod tabuisiert, so erscheint der Suizid als ungeheuerlich. Für Améry ungeheuerlich auch in seiner Lockung. Der Freitod, nicht der Selbstmord, denn der frei gewählte Tod kann kein Mord sein. Er ist bei aller Determination die umfassendste Weigerung des Menschen, der in der Ausführung seines Aktes die Logik des Lebens außer Kraft setzt. Der Freitod ist Améry als Akt suprême ein Privileg des Humanen. Denn dem Fallbein vorzukommen, das uns ohnehin ereilt, ist unser einziger Spielraum. So stellt für Améry das Hand an sich legen die ihm erreichbare letzte Stufe der Aufklärung dar. Es ist ein freier Akt, dem nicht Ächtung, sondern Achtung gebührt. Gewiss, die Gesellschaft tritt an, nach dem Gesetz der Arterhaltung ist dazu bestellt, den zum Freitod Entschlossenen von seinem Vorhaben abzuhalten. Sie lehrt den Menschen zu akzeptieren, das ist, was ist. Améry will von einer solch achselzuckenden Akzeptierung der Schöpfung im Namen der Lebenslogik nichts wissen. Der Suizidant, Zitat, der Mensch, der sich auslöscht, nimmt die Schöpfung zurück. Er fordert von der Gesellschaft, sie möge die Freiheit zum Freitod als unveräußerliches Menschenrecht anerkennen. Es stehe ihr nicht zu, den Suizidanten als pathologischen Fall zu exkommunizieren. Améry's Suizidant fasst den Beschluss in voller Souveränität für sich. Sollte er nicht den Anspruch darauf haben, allein darüber zu entscheiden, wie er seinen Eigenbesitz, lebend oder sterbend, handhabt? Der freie Tod als individueller Akt wird zwar niemals ohne gesellschaftliche Bezüge vollzogen, aber der Mensch, der ihn vollzieht, ist mit sich allein. Vor ihm hat die Sozietät zu schweigen. Schließlich gehört der Mensch sich selbst, gehört sich nie so sehr selbst, wie in dem Augenblick, wo er beschließt, sich nicht mehr zu gehören. In Améry's Diskurs ist der Freitod Höhepunkt der Selbstbestimmung. Als Todesart ist der Freitod frei noch im Schraubstock der Zwänge, schreibt er. Kein Karzinom frisst mich auf, kein Infarkt fällt mich. Ich bin es, der Hand an sich legt, der da stirbt nach Einnahme der Barbiturate. Dabei ist sich Améry der Widersprüchlichkeit seiner Position jederzeit bewusst. Zwar ist, ich zitiere, der Freitod der atemgebende Weg ins Freie, nicht aber dieses Freie selbst. Der Freitod verspricht Freiheit von etwas, niemals aber zu etwas. Ist doch der Tod, wie auch der Freitod, reine Negation. Das Freie ist kein Freies, aber der Weg ist Weg ins Freie. Ein Rausch überwältigt ihn. Er könne mit seinem Projekt der Absurdität von Leben und Sterben mit diesem letzten Akt einen Sinn abbringen. Forderung ist hier, einem Leben ohne Würde, Menschlichkeit und Freiheit zu entrinnen. So wird der Tod zum Leben, als wie das Leben von Geburt an schon Sterben ist. Und Negation nun mit einem Mal wird Positivität, wenn auch Nichtsnützige. Was gilt, schlussfolgert der Geistesmensch Améry, ist die Option des Subjekts. Dem widersetzt sich der Sinnenmensch Améry. Aber Recht haben die Überlebenden. Denn was sind Würde, Menschlichkeit und Freiheit vor Lächeln, Atmen, Schreiten? Werden hier etwa in dem Finale seiner Abhandlung die philosophischen Abstraktionen ausgespielt zugunsten der vitalsten Funktionen des Menschen? Geht es ihm zu guter Letzt um einen Widerruf des freien Todes zugunsten des zu erleidenden Lebens? Wohl kaum. Die vitalen Funktionen, das Lächeln, Atmen, Schreiten, sie sind nur literarisches Zitat, sind gar die Überschrift eines Gedichts von Franz Werfel. Keine Zurücknahme also, eher eine Steigerung des Geistigen ins Ästhetische. Denn die eigentliche Option des Subjekts, sie gilt dem Literarischen, worauf im Übrigen die letzte Kapitelüberschrift mit dem Romantitel von Schnitzler der Weg ins Freie schon vorbereitet. In Hand an sich legen, verlegt Améry den Schauplatz seiner phänomenologischen Erinnerungspolitik von der eigenen Existenz in die Kunst, so Sylvia Weiler. Wobei er gerade die Kunst auswählt, in die er seine eigene Körperlichkeit, Lächeln, Atmen, Schreiten einfließen lassen kann. Die Materialität des Körpers wird überführt in die Materialität der Sprache. Der Körper wird entgrenzt in der Schrift, in eine Schrift, die wiederum verkörperlicht wird, die buchstäblich Körper annimmt. Niemand hat das besser erkannt als Alfred Anders, der Jean Amerys autobiografische Trilogie Jenseits von Schuld und Sühne über das Altern und unmeisterliche Wanderjahre mit einem Aufsatz würdigt, dem er den prägnanten Titel gibt: Anzeige einer Rückkehr des Geistes als Person. Im Wechsel zwischen Ich, Du und Er, in diesen Konjugationsspielen, legt Anders dar, kommen nicht nur die verschiedensten Facetten des Améry-Ich zur Geltung, sondern die einzelnen Personalpromina wachsen sich wie in einer dramatischen Inszenierung aus zu einzelnen Protagonisten, werden gegeneinander ausgespielt, mal ironisch, mal brüderlich, aber immer streng sich jeglicher Selbstgefälligkeit enthaltend. Bei Améry wird der Streit nirgends in einer dialektischen Pirouette geschlichtet. Er schwert weiter, auch wenn die Argumentation an ihr Ende geführt worden ist. Was da leuchtet, ist nur die Sprache, schwärmt Anders. Es ist ein Sprechen, das nicht zusammenfügt, sondern aufbricht. Dekollage als Komposition. Nirgendwo leuchtet die Sprache so körperlich wie im Roman Essay Le Feu oder Der Abbruch. Nirgendwo wird Dekollage zur Komposition wie in diesem Roman. Le Feu oder Der Abbruch. Die Verfallsmetapher ist Programm. Der Roman totalisiert und enthüllt einen erkennenden und empfindenden Améry. Ein Améry, der Zeitgeschichte anthropologisch zu wenden vermag. Der Logik der Vernunft wird die Logik der Sinne zur Seite gestellt. Nicht ich denke, daher bin ich, sondern ich fühle und vor allem ich leide, daher bin ich. Le Feu und der Abbruch hätte das Buch heißen sollen. Améry denkt inklusiv an der Autonomie des Subjekts, der Sinnhaftigkeit der Sprache, der Vernunft hält er weiterhin fest, führt aber im selben Atemzug ihre Auflösung vor. Man muss im Denken das Feld formaler Logik besitzen, um darüber hinausschreiten zu können in fruchtbarere Gebiete des Geistes, schreibt er schon, in wie viel Heimat braucht der Mensch. Le Feus Identität konstituiert sich über Partikulares und Universales, Selbstsetzung und Geschichtssetzung, ich und es, bis zur Selbstbehauptung als Selbstauslöschung. Fluchtpunkt von Le Feus Einverwandlungen ist Erich Schmidts Gemälde L'Oiseau de Malheur. Ein ins Metaphysische transportiertes Selbstporträt. Es ist, alles in allem, ein bedauernswertes Federvieh mit langem, verknitterten Vogelhals. Gefordert wird die Aufhebung von Feuermanns Stuttgarter Schmachstunde, die Auslöschung von Le Feus schmählichem Überstehen, ein Schlussakt. Und hier ist die Pointe von Améry's Erzählkonstruktion, dass in seinem Namen Le Feu schon enthalten war. Mit Le Feus mittelbarem Freitod schließt sich der Kreis. Feu, Le Feu, der gestorbene Le Feu, erzählt aus der Retrospektive die Geschichte seines Sterbens. Nicht zu Unrecht erhob Améry diesen Roman zur Summe der eigenen Existenz. Das Medium des Romans erlaubt es ihm, sich noch rückhaltloser als im Essay mit seinem gesamten Vécu an seinen fiktiven Protagonisten Le Feu Feuermann zu delegieren. Le Feu verliert in seinem Denken, Sprechen und Handeln, vor allem auch in seinen körperlichen Wahrnehmungen, nie die Tuchfühlung mit der für ihn omnipräsenten Gegenwart des Judäozids, ohne dass das Toponym Auschwitz auch nur einmal Erwähnung fände. Intellektuell sucht er Zuflucht in eine Verfallsästhetik, einer entfunktionalisierten Ästhetik, einer Ästhetik der organischen Dekomposition, die sich einer Brave New World, der nivellierenden, maschinellen, verdrängenden Aufbauästhetik aus Glas und Stahl widersetzt. Das Neue besteht darin, dass Améry seine Erfahrungen zum ersten Mal in die Sprache der Fiktion umsetzt. Dass die psychische und körperliche Gebrochenheit von Le Feu in gebrochene Sprache überführt wird, dass der Schmerz sich in die Sprache eingräbt. Gebrochen an Leib und Seele ist auch Amerys letzter Protagonist, Charles Bovary. In Amerys Neuschöpfung nimmt der Mensch dieses arme Bündel aus leicht verletzlichem Fleisch, ungreifbaren Empfindungen, diese arme Haut, die nichts wissen will, als sich schützen gegen Eiseskälte und versengende Hitze, in der Person von Charles Gestalt an. Amerys Anliegen ist doppelt. Es geht ihm sowohl um einen sozialen als auch um einen ästhetischen Revisionsprozess. Anders ausgedrückt, die Rehabilitation Charles Bovarys als Individuum und als bürgerliches Subjekt ist, so Amery, schon aus künstlerischen Gründen vonnöten. Für ihn ist Flauberts Charles Bovary in seiner grotesken Tölpelhaftigkeit keine glaubhafte Figur. Es ist rechthin nicht möglich, schreibt Amery, dass ein leidenschaftlich liebender Ehemann seinen kostbarsten Besitz mit Hornochsenblindheit den Liebhabern geradezu ausliefert. Ich behaupte, es hat den Charles Bovary Flauberts nicht gegeben. Und ich stelle und beantworte die Frage, wer der wirkliche Landarzt Charles Bovary war. Flaubert hätte ihm jene existenzielle Freiheit nicht zugebilligt, die doch im Kodex der bürgerlichen Gesellschaft und der Erklärung der Menschenrechte eingezeichnet war. Warum darf Emma ihre Leidenschaft erfüllen, Charles sie aber nur erleiden? Warum hat nicht auch Charles, hier wieder der unverkennbare Sartre-Einfluss, etwas machen können aus dem, wozu man ihn gemacht hat? Warum wehrt sich Charles nicht gegen die Eskapaden von Emma, sondern leistet ihnen sogar Vorschub? Warum wehrt er sich nicht gegen die Demütigung, die ihm das Misslingen der Klumpfußoperation einbringt, wo bekanntere Medizingrößen ein solches Scheitern fatalistisch hinnehmen würden? Über die in diesem Roman vermittelte Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartres Flaubert im Idiot de la Famille zu sprechen, würde zu weit führen. Uns kann hier nur die vom Großbürger Flaubert so geschundene Kreatur Charles Bovary interessieren. Es ist dieser ewig fort- und ausgestoßene Kleinbürger, der Amerys Mitleiden erweckt. Ihn, den von Flaubert als lächerliche Quantité négligeable verkannten und verschmähten, will Amery retten. So ist Amerys Charles Bovary kein Jämmerling, kein dummer Untertan, kein Opfer und Träger der Fatalité, sondern ein pflichtbewusster Landarzt, ein bürgerliches Subjekt, nicht unbedingt schlechter als die Sommitäten La Rivière und Canivet waren. Wenn er bei Wind und Wetter zu seinen Kranken reitet, ist er in vollem Besitz der Libertät und Dignität, die die Menschenrechte ihm garantieren sollten. Mehr noch, für Amery, der sich auf die Suche der wirklichen Wirklichkeit von Charles Bovary begibt, ist dieser Charles auch der große Liebende, dem selbst in der Rolle des Hahnrei-Paters gebührt. Unter der Kapitelüberschrift Totenklage lesen wir: Ich will, ich werde Kraft finden, ich will es. Mit dem Gebrauch der ersten Person und dem Gebrauch des Modalverbs wollen erweist sich Charles als ein selbstbewusstes Individuum, das nicht nur Wünsche äußern, sondern auch erwarten kann, dass sie ausgeführt werden. Bei Flaubert kann sich Charles nur schriftlich und nur hinter verschlossenen Türen zu sich selbst bekennen. Bei Amery steigert sich Charles' Willenskundgebung zur Kampfansage an seinen Schöpfer Gustave Flaubert, die im letzten Amery-Kapitel in Charles' J'accuse gipfelt, um danach völlig in seinem Schmerz um Emma zu versinken. Denn im Nachspiel ist auch Amerys Charles, Zitat, schon halb und halb ermordet. Auch er nur ein Bündelkreatur, ein quälbarer Leib, der sich seinen Leidensgenossen Le Feu angleicht. Ich zitiere: Die Kleider schlottern mir am Leibe, mein Hals ragt faltig aus dem Hemde wie der eines gerupften Hahnes. Oiseau de malheur lässt grüßen. Le Feu und Charles, der Alternde, der Gefolterte, der KZ-Häftling Améry. Sie alle schwingen sich vor dem Tribunal der Welt zu einem J'accuse auf. Erst dann resignieren sie. Sie ziehen ihre Klage zurück. Aber ziehen sie sie wirklich zurück? Wenn sie einmal erhoben worden ist, steht sie als Kunstwerk in der Welt. Die Kämpfer fallen, mögen sich das Leben nehmen, aber ihre Kampfschriften überleben. Und Amerys Kampfschriften überleben nicht nur, sie werden weitergeschrieben. Noch zu Amerys Lebzeiten verweist Alfred Anders auf seinen Roman Ephraim. Ich zitiere, was seine Differenzen und Übereinstimmungen mit Améry hinsichtlich des Zwanges und der Unmöglichkeit, Jude zu sein, betrifft. In diesem Roman versucht der nicht-jüdische Anders, sich in den jüdischen Überlebenden der Shoah hineinzudenken, wobei er keineswegs immer gefeit ist gegen die philosemitischen Fallen, die ein solches Experiment bereithält. Intensiver noch ist Ingeborg Bachmanns Bezug auf Jean Amerys Aufsatz über die Tortur in ihrer Erzählung »Drei Wege zum See«. Ihre Erzählung ist Hommage an Améry und Travestie in einem, denn die Art, wie sie sich mit Amérys Schicksal identifiziert, macht sie blind für den großen Unterschied. Den großen Unterschied zwischen Wahlexilanten und Zwangsexilanten, zwischen physisch Gefoltertem und geistig Gefolterten. Der nachgeborene W.G. Sebald ist der dritte nicht-jüdische Autor, für den die Schriften Jean Amerys zum Fundament seines eigenen Schreibens werden. Und zwar ausdrücklich deshalb, Zitat, weil sie, gemeint sind die jüdischen Schriftsteller, von der anderen Seite her schreiben. Und so eignet er sich in seiner manischen Einfühlung die Leiden derer an, die er sich doch nur zu beschreiben und zu hüten anschickte. Ein heikler Balanceakt zwischen Usurpation und Restitution, der nicht immer gelingen will. Der letzte und in meinen Augen der größte in dieser Reihe ist Imre Kertész. Als früherer KZ-Häftling steht ihm allein die Identifikation mit Améry zu. Erst spät begegnet Kertész Amérys Schriften und als er ihn 1992 liest, erkennt er sich in ihm. Kertész und Améry umkreisen dieselben neuralgischen Punkte. Die letzten Dinge sind es, die sie umtreiben. Das Nicht-Nicht-Jude-Sein, das Fremdsein in der Welt, das Überleben, die Freiheit, der Tod, der Freitod, die Literatur und die Kunst. In der Schonungslosigkeit ihrer Analysen, in der Radikalität ihrer Forderungen an sich und an ihre Leser sind sie Brüder im Geiste. Ob im Dossier K, in Liquidation oder ausgeprägter noch in seiner bahnbrechenden Schrift, der Holocaust als Kultur, die eigens Jean Améry gewidmet ist, niemand hat bisher glaubhafter für den Zeugen Améry gezeugt als der Zeuge Imre Kertész. Was also bleibt von Jean Améry? Worin besteht sein Vermächtnis? Die gewaltige Kohärenz seiner Werke, sie sind die Sedimentschichten eines Lebens in Extremis. Welch schwindelerregendes Wagnis, welcher Mut, die eigene Subjektivität derart zum Prüfstein der Wahrheit zu machen. Alles hängt mit allem zusammen. Das Alter mit der Folter, die Folter mit dem Freitod und der Freitod mit dem Jude-Sein. Idiosynkratisch, anachronistisch, antizyklisch, ich denke an seine Haltung zum Strukturalismus, Ästhet und romantischer Aufklärer. Dieser Améry ist allem voran ein Selbstdenker. ein Meisterdenker, der jetzt erst zu seinem 100. Geburtstag neben seinen Zeitgenossen Sartre und Merleau-Ponty, neben Adorno und Bloch, Marcuse und Hannah Arendt zum europäischen Kanon der Dichter und Denker gehört. Höchste Zeit ist es, damit aufzuräumen, Jean Améry's literarische Rolle auf den Judäozid zu beschränken. Jean Améry ist kein Holocaust-Schriftsteller, er ist Schriftsteller, tout court. Die Grundfeste des Denkens hat er mit der Präzision, der Härte und der Grazie seiner Formulierungen erschüttert. In der Aufrichtigkeit seines Denkens, vor allem da, wo es sich gegen ihn selber wendet. In der Sinnlichkeit seiner Reflexion, die nie im Dienst einer Abstraktion steht, sondern immer dem Vécu geschuldet ist. Ja, dem Leben dient, selbst da, wo sie den Freitod zelebriert. Im Trost, den er spendet. Nicht im Trost der seichten Harmonisierung, sondern im Vertrauen darauf, dass dem Menschen die Wahrheit zumutbar ist. Seine permanenten Revisionen, seine gegen jede Immunisierung gefeite, jeweils neu zu bestimmende radikale Liberalität, die von Beruhigtheit nichts wissen will, sein Plädoyer für fortgesetztes Selbstmisstrauen. Diese Denkhaltung allein macht ihn zu einem Meisterdenker des 21. Jahrhunderts. Unerreicht ist er bis heute im Verfassen seiner Essays. Der Essay, der Versuch, nicht als Form, sondern als Lebenshaltung. Améry's Essays stemmen sich gegen den natürlichen Zeitlauf, der die Wunden heilen will. Der Essay, definiert Adorno, will nicht das Ewige im Vergänglichen abdestillieren, sondern eher das Vergängliche verewigen. Mag der öffentliche Diskurs dem Vergessen das Wort sprechen? Améry demonstriert, der Körper vergisst nicht. Er ist Speicher der Erinnerung. Seine Essays sind dem Neinsagen verschworen, der Dissidenz. Sie zeichnen seismografisch nach, wie die Wunden der Geschichte sich untilgbar in den Körper einritzen. Das innerste Formgesetz des Essays, proklamiert Adorno, ist die Ketzerei. Es lebe der Ketzer Jean Améry. Ich danke Ihnen.